Sitzen auf Kronkisten. Von Knolle picken aus Xylophan zu volle Kisten in Kilogramm. Ey, komm ich nicht bitte mit Kombi-Geschichten, mein Hobby verticken und Hydron fahren. Roll im Schlitten Richtung Linus-Bar. Hollys kiffen, bisschen Lean im Glas. Mollys tippen und ich flieg zum Mars. Poppys tischen, weil ich liebe das. Geboren fürs Leben als Gangster. Porsche, Carrera und Benzer. Deine Torte geht ab wie ein Schmeckler. Wenn ich mein Rohr verleg wie ein Klempner. Trikone, Schnaps, Rauch, rote Bars. Bleibe bodenhaft, obwohl ich Kohle hab. Bin voll bepeift wie ein Dromedar. Mit 100 Gramm in den Flora-Park. Weil meine Uhr eine Krone hat, hängt deine Hura. Mein Mode sagt, wir überfluten den Drogenmarkt. Von der Nobeljacht in den Todestrakt. Die Kripo kommt in Großeinsatz, weil Max Uli das Hoch zerklatscht. Doch Max Uli ist schon weg und wieder einmal macht das Kokoschnaps. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. F-A-T-A-L, Baby, wenn ich komme, wird es ziemlich fruchtig. Ich roll mit Jungspielern und mit Tonbändern auf dem Rücksitz. 1-9 bringt die ganze Hut mit, alle hungrig auf die Rumsteaks. Bis an mein scheiß Handgelenk eine Uhr hängt, die nur Funk hält. Ja, der Gangster-Image ist so unecht. Wenn es von Kriminalität Bettwäsche gebe, dann hättest du noch eine Kaffeetasse ohne Quietsche. End der Badewanne, Mann, ich brumms dich, häng nicht rum, ich krieg mein Geld hoch. Ruppe, ich bin selbstlos, halt mich über Wasser wie ein Schnellboot. Ja, der Navi sagt 10 Kilometer, ich rufe bei Partner an. Der Kofferraum voll mit dem Husten, sagt der, die ganze Gang ist krank. Ich lauf über 100 Kilometer auch ohne Schuhe an. Du läufst nicht einen Meter aus der Wohnung alleine, denn du bist nur ein schwuler Schwanz. Mach dein Mund zu. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Ey, ich bring Kisten mit Obst, sie mischen Whisky mit Koks. Rufen nachts nochmal durch und ich zisch nochmal los. Welcher Knaff soll mich brechen? Du hast mein Versprechen. Egal was passiert, Bruder, du kannst mit mir rechnen. Es ist 5-3er, 1-9er Kollaboration. Und ich hab immer noch für jeden Hater Hurensohn Patron. Ey, ich spuck bleib, ich schuck nein. Junge, das muss dir bewusst sein. Du kriegst keine Luft weit. Die Kugel baut sich in dein Brustbein. Bin vom Kuschheim. Push weiß wie Kokosnuss. Fleisch, kein S500 durch den Lessing-Tunnel. Und du kommst nicht mal in den Bus rein. Treib mir dagegen mein Unheil. Fick eure Sinn in den Mund rein. Bis der Schlund reißt Gesundheit. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, haben Kisten voll Obst. Sitzen auf Chrom, Kisten voll Obst.